Als ich 14 war, saß ich auf vom Radio dort. Und die große Welt war nur ein kleines Wort. Dann kamen ihre Lieder und der große Traum war da. Denn da sangen meine Beatles und ich war ihr fünfter Mann. Ich bin der fünfte Beatle und stehe hier allein. John, George, Paul und Ringo, soll es das gewesen sein? Ich bin der fünfte Beatle und das Herz wird nicht leer. Denn ich habe meinen Weg, aber meine Traum nicht mehr. Als ich 16 war, spielte ich in einer Band. Eine, deren Namen heute keiner mehr kennt. Wir spielten ihre Lieder und der große Traum begann. Alle liebten meine Beatles und ich war ihr fünfter Mann. Fünfte Beatle und stehe hier allein. John, George, Paul und Ringo, soll es das gewesen sein? Ich bin der fünfte Beatle und das Herz wird mir schwer. Denn ich habe meinen Weg, aber meinen Traum nicht mehr. Als ich 18 war, zog ich von zu Hause los. Und die kleine Welt wurde langsam groß. Dann hielt ich von der Trennung und der große Traum zerbrach. Denn da starben meine Beatles und ich war ihr fünfter Mann. Ich war der fünfte Beatle und stehe hier allein. John, George, Paul und Ringo, soll es das gewesen sein? Ich war der fünfte Beatle, doch das Herz wird mir leicht. Denn ich habe auf meinem Weg schon manches Herz erreicht.